Herr Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns ausgerüstet hast und zugerüstet hast mit allem, was wir brauchen, Herr, um in dieser Welt wirklich effektiv dein Reich aufzurichten, Herr. Um wirklich dein Königreich in dieser Welt zu etablieren, Herr, und um diese Welt zu verwandeln, Herr. Danke, Herr, dass du uns alles geschenkt hast, Herr. Herr, durch dein gewaltiges Evangelium, Herr, dass du uns alles geschenkt hast, was wir selber brauchen, Herr, zur Gottseligkeit, und dass du uns gleichzeitig alles geschenkt hast, was wir brauchen, um andere Menschen in dieses Leben der Gottseligkeit hineinzurufen und hineinzuführen, Herr. Danke, Herr, dass du, Jesus, dass du durch dein Erlösungswerk die Voraussetzungen dafür geschaffen hast, Herr, dass wir in alle Ewigkeit in diesem Leben der Herrlichkeit leben können und dürfen, Herr, bereits beginnend hier auf der Erde, Herr. Und danke, Herr, dass du die Voraussetzungen dafür geschaffen hast, dass wir aus deiner Herrlichkeit heraus hier auf dieser Erde den Menschen dienen können, Herr, mit deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, Jesus, dass du die Grundlagen geschaffen hast für unser Herrlichkeitsleben, und danke, dass du die Grundlagen geschaffen hast für den Herrlichkeitsdienst, der durch uns an dieser Menschheit und an dieser Welt geschieht, Herr. Danke dafür, Vater. Danke, Jesus, dass wir in den vorbereiteten Werken wandeln dürfen, Herr. Halleluja, Herr. Und danke, Herr, dass wir nichts dafür tun konnten, sondern dass es alles ist aus Gnade, Herr, und durch Glauben, Herr. Aus Gnade haben wir es empfangen und durch Glauben haben wir es ergriffen. Danke dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Grundlagen des Herrlichkeitsdienstes. Das ist unser Thema. Wir waren zu Ende gekommen mit dem Thema Grundlagen des Herrlichkeitslebens für uns. Und jetzt geht es um Grundlagen des Herrlichkeitsdienstes. Das heißt, welche Tools hat Gott uns bereits geschenkt und an die Hand gegeben? Und du hast ja gerade das sehr detailliert gehört in Bezug auf Evangelisation. In meinem Grundlagenfach geht's mehr um die allgemeineren Tools. Ja. Welche Tools hat Gott uns gegeben, um dieser Welt wirklich dieses Herrlichkeitsleben weiterzugeben? Amen. Und wir haben das letzte und das vorletzte Mal haben wir bereits gesehen, das erste wesentliche Tool, das Gott uns gegeben hat, durch das tatsächlich die Kraft Gottes sich freisetzt durch uns hier auf dieser Erde. Das erste Tool ist das Wort Gottes. Amen, sag mal das Wort Gottes. Halleluja. Das Wort Gottes in sich selber hat die Kraft und hat die Power. Ja, ich schäme mich des Evangeliums nicht, hat Paulus gesagt. Ist es doch die Kraft Gottes. Das heißt, dieses Wort vom Erlösungswerk, dieses Wort vom Kreuz, dieses Wort vom vergossenen Blut Jesu Christi, dieses Wort vom zerschlagenen Leib Jesu Christi hat in sich bereits die Power und die Kraft, Menschenleben für alle Ewigkeit zu transformieren. Amen. Wir haben das letzte Mal erlebt, dass hier Leute bereits an diesem Abend sofort geheilt worden sind, einfach nur dadurch, dass wir uns das Wort bewusst gemacht haben. Ohne Handauflegung, ohne irgendwie, dass wir speziell die Herrlichkeit Gottes freigesetzt haben. Einfach, indem wir das Wort Gottes uns vor Augen gemalt haben, indem wir das Wort Gottes gesehen haben, vor unserem inneren Auge das Wort Gottes gehört haben, das Wort Gottes ergriffen haben. Allein durch das Wort Gottes sind bereits Menschen geheilt worden. Und genauso wirst du es erleben in deinem Leben, dass allein durch das Wort Gottes, dass du predigst, egal ob du irgendeine bestimmte Atmosphäre dabei spürst. Herr Konrad hat es letztes Wochenende ja so schön gesagt, ja, wenn du auf der Straße bist oder bei dir an der Arbeit oder so, dann kannst du nicht erst deine Gitarre rausholen und sagen, jetzt bauen wir erstmal eine Herrlichkeitsatmosphäre auf, bevor wir für die Kranken beten, sondern dann musst du einfach glauben, dass Gott in dir ist und dass das Wort Gottes wirksam ist, das reine Wort Gottes. Also wenn du das Wort Gottes sprichst, dass dann die Power Gottes da drauf ist, die Kranken gesund macht, die Gebundenen befreit und die Verlorenen errettet. Amen. Halleluja. Sag mal, das Wort Gottes ist mir gegeben, damit es auf meinen Lippen diese Welt transformiert. Es ist die Kraft Gottes zum Heil jeden, der daran glaubt. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Das ist das Wort Gottes. Und wir ehren das Wort Gottes, weil es einfach in sich selbst bereits diese Power hat. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, Gott identifiziert sich vollkommen mit seinem Wort. Gott selber ist da drin. Das Wort Gottes transportiert Gott selber. Halleluja. Preist den Herrn. Heute kommt Grundlage Nummer 2. Welche zweite Grundlage hat Gott uns gegeben, um dieses Herrlichkeitsleben auf dieser Welt auszubreiten? Und diese zweite Grundlage, Marina meldet sich schon. Ja, ja, da habe ich es gehört. Die Salbung. Halleluja. Sag mal die Salbung. Die Salbung. Die zweite Grundlage, das zweite Tool, das Gott uns gegeben hat, ist die Salbung. Und diese Salbung hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist 1. Johannes 2, Vers 20 und Vers 27, die Salbung Gottes in uns. Sag mal die Salbung in mir. Sag's mal zu deinem Nachbarn, die Salbung in dir. Denn in 1. Johannes 2, Vers 20 heißt es, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ja, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Und Vers 27 geht es dann weiter im Prinzip, da heißt es dann, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Mit anderen Worten, wenn wir von Neuem geboren werden, jeder Mensch, der von Neuem geboren wird, empfängt in dem Moment eine Salbung des Heiligen Geistes, sonst könnte er gar nicht von neuem geboren werden. Nämlich eine Salbung in ihm, die zusammen mit dem menschlichen Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Du könntest überhaupt nicht glauben, dass du ein Kind Gottes bist, ohne die Salbung Gottes in dir. Ja, Römer 8, 16, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, in jedem Gläubigen ist eine Salbung inwendig in dir drin, die dir ständig die Wahrheit sagt, wenn du der Salbung zuhörst, wenn du dem Heiligen Geist zuhörst. Das heißt, diese Salbung bezeugt dir ständig, jawohl, du bist ein Kind Gottes. Diese Salbung bezeugt dir die Wahrheit der Erlösung. Jesus hat gesagt, Johannes 8, 31, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dafür ist uns eine Salbung in uns gegeben, dass sie dich von der Wahrheit überführt, und zwar in allen Bereichen deines Lebens. Neulich habe ich mal drüber gepredigt, als wir hier Sonntagmorgen dieses Versprechen hatten der jungen Erwachsenen, wahre Liebe wartet. Ja, da habe ich davon erzählt, dass als ich zu Gott gekommen bin, da wollte ich einfach Bescheid wissen über das Thema Sexualität, weil ich war ein junger Mann und ich wollte wissen, wie sieht Gott jetzt diese Dinge. Und ich habe Verschiedenes gehört und ich habe da Dinge gehört und da, und ich bin zu einem Seminar gegangen, sogar kirchlichen Seminar, und da habe ich Dinge gehört, aber in mir war etwas, was mir gesagt hat, nein, so ist das alles irgendwie nicht. Das stimmt noch nicht ganz. Ich wusste zwar noch nicht genau, wie es richtig ist, aber in mir war bereits eine Salbung, und das ist das, wovon ich dir spreche. In mir war bereits eine Salbung, die mich letztendlich die ganze Zeit von der Wahrheit überführt hat. Und als ich dann in der Bibel gelesen habe und als ich es dann von anderen auch tatsächlich, die eben wirklich wiedergeborene Christen waren, auch gehört habe, dann hat in mir diese Salbung angesprungen, hat gesagt, ja genau, so ist es. Amen. Und nicht anders. Es ist die Salbung in dir, die dich belehrt, wenn du ihr zuhörst. Ja, diese Salbung in dir ist dir gegeben in dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, aber sie wird entwickelt. Wie wird sie entwickelt? Sie wird erstens entwickelt durch das Wort Gottes. Amen. Das heißt, indem du über dem Wort Gottes meditierst, indem du es liest, indem du es studierst, indem du die Predigt des Wortes hörst, wird diese Salbung in dir angefacht, entwickelt. Du wächst da hinein und sie befähigt dich, Dinge zu erkennen. Sie befähigt dich, die Wahrheit zu erkennen, und die Wahrheit wird dich frei machen. Die Salbung wird aktiviert durch das Wort Gottes. Glaub niemand, der sagt, ja, der Heilige Geist führt mich dahin und dahin, wenn es keine Grundlage im Wort Gottes hat. Amen. Weil das Wort Gottes ist die Grundlage, um diese Salbung in dir anspringen zu lassen. Amen. Die Salbung Gottes in dir wird auch entwickelt dadurch, dass du durch Gewöhnung geübte Sinne bekommst. Hebräer 5, Vers 14. Durch Gewöhnung geübte Sinne. Das heißt, du lernst im Laufe deines Christenlebens mehr und mehr zu unterscheiden, was ist die Salbung des Heiligen Geistes in dir und was sind nur irgendwelche eigenen Gefühle, Wünsche, Gedanken oder so irgendetwas. Wie lernst du das unterscheiden? Ist ja immer oft die Frage. Ja? Das heißt ja auch, Römer 8, 16 heißt es ja, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also ist die Salbung in dir gegeben, um dich richtig zu führen. Viele Christen haben immer die Frage und sagen, ja, wie kann ich die Stimme Gottes unterscheiden, lernen? Oder woran kann ich es erkennen? Paulus sagt an einer Stelle, der Friede in eurem Herzen sei der Schiedsrichter. Damit gibt er dir einen Hinweis. Letztendlich ist es aber so, dass dass diese Salbung in dir klarer und präziser wird. Erstens, indem du mehr im Wort Gottes zu Hause bist. Und zweitens, indem du einfach auch Erfahrungen machst. Das heißt, indem du lernst, wie es sich anfühlt, wenn man diesem inneren Drängen, dieser inneren Stimme nicht gehorcht und ihr nicht folgt. Und dass du lernst, wie es sich anfühlt, wenn du dieser inneren Stimme gehorchst. Amen. Das heißt sozusagen, wenn du merkst, wo führt es dich hin, als Beispiel, du kriegst einen Impuls, Beispiel jetzt, weil es gerade aktuell ist, innerlich hast du einen Impuls, du fühlst dich hingezogen, jemand anzusprechen und ihm einfach zu fragen, hey, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Jesus sie unendlich liebt, als Beispiel. Du fühlst dich zu dem hingezogen und dann kommen deine Gedanken und sagen, oh, nee, jetzt nicht, keine Zeit und überhaupt, mein Mann daheim wartet aufs Essen oder was auch immer. Ja, als Beispiel, ja. Und du machst es nicht, was diese innere Stimme sagt. Und dann gehst du weiter. Und dann wirst du merken, wie sich das anfühlt. Wer hat sowas schon mal erlebt? Halleluja. Weißt du, dann merkst du das. Du merkst, Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du fast bereit bist, alles zu tun, um wieder das rückgängig zu machen und das zu machen, was der Heilige Geist gesagt hat. Manchmal ist dann schon zu spät, weil die Person vielleicht schon weg ist oder so, der Bus ist schon abgefahren oder was auch immer. Ja. Aber manchmal hast du noch die Chance. Ja, Konrad hat es gesagt, 2 Querstraßen weiter, dreht er wieder um und dann hast du noch mal die Chance. Vielleicht ist die Person noch da, als Beispiel. Ja. Genauso ist es in allen anderen Bereichen. Durch Gewöhnung geübte Sinne. Gott möchte, dass deine Sinne immer mehr sich daran gewöhnen, dieser Salbung in dir zu vertrauen. Aber die Salbung in dir ist dir gegeben. Sie ist dir gegeben um deiner Selbstwillen in erster Linie. Sie ist dir gegeben, damit dir innerlich die Wahrheit immer klarer wird. Sie ist dir gegeben, damit du von innen heraus durch die Wahrheit immer freier und freier wirst. Und sie ist dir gegeben, damit du vom Heiligen Geist in dir immer mehr und mehr geführt wirst und möglichst nie mehr dieses unangenehme Gefühl erleben musst, irgendeinem Impuls des Heiligen Geistes nicht gefolgt zu sein. Amen? Halleluja. Wie von euch wollen es nie mehr erleben? Halleluja. Also ich möchte es möglichst nie wieder erleben. Halleluja. Aber ich habe es auch schon erlebt. Amen. Oh, und dann denkst du, weißt du, was ich mit der Zeit dann gelernt habe, was ich dann manchmal mache? Ich mache dann so, wenn es in mir noch kämpft, ja, ob ich jetzt auf diesen Impuls, was weiß ich, du hast ein Wort der Erkenntnis zum Beispiel, jemand ist da, der hat das und das und so, und in mir kämpft und denkt, oh, meine Güte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich jemand da ist, der das jetzt ausgerechnet das jetzt hat oder so. Und dann kämpft es in dir. Und dann mache ich einfach so einen inneren Test, so einen Rücktest und sage, wie würde sich das jetzt anfühlen, wenn ich einfach dieses Wort nicht weitergeben würde? Und dann merkst du schon. Okay, also bist du mutig. Amen. Das ist das Beste. Dann musst du nicht erst 2 Stunden später dann das bereuen, sondern dann kannst du gleich den Check machen, wie sich es anfühlen würde. Ja, dann hast du nicht 2 Stunden später. Okay, also jeder Gläubige hat diese Salbung in sich, wenn Jesus in ihm wohnt. Und sie ist dir gegeben, um ein Leben in geistlicher Abhängigkeit von Jesus zu leben und geführt von ihm siegreich durchs Leben zu gehen. Amen. Das ist die Salbung in dir. Sag nochmal zu deinem Nachbarn, die Salbung in dir. Zweitens, die Salbung auf dir. Leg mal deinem Nachbarn die Hand auf den Kopf und sag, die Salbung auf dir. Halleluja. Die Salbung in dir ist dir gegeben für dich selber in erster Linie. Sie ist dir gegeben, damit du vom Heiligen Geist geführt bist und seine Stimme hörst. Die Salbung auf dir ist dir gegeben in erster Linie für die anderen, für die Menschen um dich herum. Ja, Jesus hat ganz klar gesagt, wozu diese Salbung auf ihm gegeben war. Er hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und zwar, um Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen das Gnadenjahr Gottes. Mit anderen Worten, die Salbung Gottes auf dir ist dir gegeben für die Menschen um dich herum. Und Epheser 4, Vers 7 heißt es, jedem Einzelnen von uns, also jedem von uns aber, ist die Gnade, also diese Charis, nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Das heißt, jeder Einzelne von uns, wenn Jesus in dich einzieht, hat bereits eine Salbung Gottes auf sich, weil das einfach Jesus ist. Ja? In dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, nimmst du ihn auf mit allem, was er ist, mit der Salbung in ihm und mit der Salbung auf ihm. Das heißt, in dem Moment, wo du zu Jesus kommst, hast du eine Salbung auf dir. Amen, sag mal, ich habe eine Salbung auf mir. Aber auch diese Salbung kann wachsen. Amen. Auch diese Salbung kann entwickelt werden. Auch diese Salbung kann zunehmen. Ja, sie soll sogar zunehmen. Amen. Weißt du, solange du hier auf dieser Erde bist, sollst du immer weiter wachsen. Deswegen bist du hier auf dieser Erde, weil du immer weiter wachsen sollst. Die Wirksamkeit, die durch dich hervorkommt, soll immer stärker werden. Amen. Es soll, der Prozentsatz an Kranken, der geheilt wird, wenn du ihnen die Hände auflegst, soll immer größer werden. Die Treffsicherheit deiner Worte der Erkenntnis soll immer stärker werden. Deine Effektivität im Dienst der Hilfeleistung oder im diakonischen Dienst oder wo immer Gott dich hineingesetzt hat, soll immer stärker werden. Amen. Und an dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, merkst du schon ein Stück weit, dass diese Salbung Gottes auf dir ganz stark zusammenhängt mit den Gaben des Geistes, die durch Menschen wirken. Amen. Hängt unmittelbar miteinander zusammen. Deswegen ist auch kein Zufall, dass der nächste Vers von Epheser 4, ich habe gerade zitiert, Epheser 4, Vers 7, wo es heißt, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden, heißt es dann gleich im nächsten Vers, Halleluja, ich lese es hier vor, ist einfacher, als in meinen Notizen zu gucken. Lesen wir den Text im Zusammenhang. Epheser 4, Vers 7 habe ich gerade zitiert, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Und jetzt heißt es Vers 7, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er, nämlich Jesus, Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Amen. Das hinaufgestiegen aber, was besagt das anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Tiefen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist dasselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Mit anderen Worten, was sagt Paulus? Paulus sagt, Jesus ging hinab ins Totenreich als ein Sünder und er ist wieder auferstanden aus den Toten als ein Gerechtfertigter. Er wurde gerechtfertigt, die Sünde lag auf ihm, aber er wurde gerechtfertigt im Geist, sagt das Wort Gottes. Das heißt, er ist wieder auferstanden aus den Toten als ein Gerechtfertigter. Und in dem Moment, wo er auferstand und sich dann schlussendlich zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt hat, in dem Moment hat er im Geist völlig neue Kreaturen, völlig neue Menschen hervorgebracht. Eine neue Schöpfung. Amen. 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Halleluja. Er hat völlig neue Menschen, Söhne und Töchter Gottes, nämlich genauer gesagt, hervorgebracht. Ja? Er wurde Menschensohn hier auf dieser Erde, damit wir Gottes Söhne und Töchter werden könnten. Halleluja. Er hat Menschen hervorgebracht, die er mit einer Salbung ausgestattet hat, die wiederum Gaben des Geistes, die ihnen gegeben sind, aktiviert und somit diese Welt mit den Wirksamkeiten Gottes in Verbindung bringt. Amen. Die Salbung Gottes wirkt immer im Zusammenhang mit konkreten Personen. Amen. Das Wort Gottes wirkt unabhängig. Ja, du kannst das Wort Gottes, jemand nimmt sich die Bibel und dann hat er das Wort Gottes. Ja, die ersten 3 Jahre, als ich mit Gott unterwegs war, kannte ich keinen einzigen wiedergeborenen Christen. Stell dir mal das vor. Trotzdem bin ich gewachsen in Gott. Ich habe noch nicht alles ganz so klar verstanden, weil durch die Gemeinschaft wird es dann nochmal klarer. Aber Gott hat bereits viele Dinge in mir gemacht. Amen. Aber das Wort Gottes an sich ist bereits wirksam. Amen. Die Salbung verstärkt das Ganze. Definitiv. Die Salbung ist immer in Verbindung mit Menschen. Die Salbung Gottes wirkt immer durch Menschen. Du kannst nicht sagen, ja, die Salbung Gottes, ich ging durch die Welt und plötzlich fiel die Salbung Gottes vor mir auf die Knie oder auf den Boden oder wie auch immer. Verstehst? Sondern die Salbung Gottes, wenn du die Salbung Gottes erlebt hast in deinem Leben, dann hast du sie immer durch Menschen oder natürlich Gott, der dich selber gesalbt hat, natürlich. Aber du bist ja auch ein Mensch. Amen. Das heißt, die Salbung ist immer in Verbindung mit Menschen. Es hat mit dieser neuen Schöpfung zu tun. Jesus starb am Kreuz, ging hinab ins Totenreich, ist hinaufgestiegen, um diese neuen Schöpfungen durch den Heiligen Geist hervorzubringen. Mit anderen Worten, um Gesalbte hervorzubringen, um Begabte hervorzubringen, um Leute mit Gnadengaben, Wirksamkeiten der Salbung Gottes hervorzubringen, um Gaben des Geistes auszuteilen. Deswegen heißt es, er hat gefangen geführt, mit anderen Worten, er hat eine Knechtschaft weggenommen und er hat den Menschen Gaben gegeben. Gaben des Geistes. Halleluja, sag mal Gaben des Geistes. Diese Gaben des Geistes und diese Salbung, das hängt miteinander zusammen. Was ist der Zusammenhang zwischen Gaben des Geistes und Salbung? Ganz einfach. Die Gaben des Geistes sind dir aus Gnade gegeben, aber die Salbung Gottes ist die Kraft, die diese Gaben in dir zur Wirksamkeit bringt. Amen. Deswegen kommen diese Gnadengaben, auch wenn du Epheser 4 weiterliest, deswegen kommen diese Gnadengaben sofort in den Zusammenhang mit dem Fundament, mit dem Kraftfundament der Gemeinde. Ja? Was ist das Kraftfundament der Gemeinde? Wer weiß es? Genau. Der fünffältige Dienst ist das Kraftfundament der Gemeinde, insbesondere Apostel und Propheten. Sehr gut, Fred. Eins mit Stern. Halleluja. Amen. Ja, Amen. Das ist so. Der fünffältige Dienst. Er hat die Gemeinde aufgebaut, Epheser 2,20, auf die Grundlage der Apostel und Propheten. An anderer Stelle sagt Paulus, ich möchte, dass euer Glaube nicht basiert, also nicht die Grundlage hat in Menschenweisheit, sondern in Gottes Kraft. Wofür ist also der apostolisch-prophetische Dienst da? Nicht in erster Linie neue Lehren zu verbreiten oder überhaupt die Lehre zu verbreiten, sondern in erster Linie, um ein Kraftfundament zu legen. Amen. Auf dem heraus, und dann kommt der restliche fünffältige Dienst dazu, Epheser 4, Vers 12, er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und andere als Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Mit anderen Worten, sie tragen bestimmte Mäntel der Salbung, um die Gaben Gottes in den Heiligen zu aktivieren. Weil die Salbung ist gegeben, um die Gaben zu aktivieren. Ohne Salbung schlummern die Gaben. Amen. Durch die Salbung werden sie aktiviert. Kommen sie hervor. Weißt du, das merkst du zum Beispiel, ganz einfach, wenn du unter die Salbung, das hast du jetzt gerade aktuell gehabt, letztes Wochenende, wenn du unter die Salbung eines Evangelisten kommst, ja, zum Beispiel durch die Lehre vom Konrad am Samstagmorgen und du gehst nachmittags auf die Straße, dann merkst du, dass du schon wieder in einer ganz anderen Wirksamkeit der Gaben des Geistes gehst, wenn du mit den Verlorenen redest. Warum? Weil die Salbung, die auf ihm liegt, diese Gaben, die in dir drin sind. Jetzt sagst du, ja Moment, aber diese Gabe ist gar nicht in mir drin. Ja. Der Punkt ist, Jesus ist in dir drin. Amen. Und in Jesus sind alle Gaben. Das heißt, und da müssen wir gleich damit aufräumen, jede Gabe ist prinzipiell jedem Gläubigen zugänglich. Das heißt nicht, dass jeder Gläubige Zeit seines Lebens hier auf der Erde in jeder Gabe in gleichem Maße gehen wird, aber die Tatsache, dass sie für jeden zugänglich ist, jede Gabe für jeden zugänglich ist, bleibt trotzdem bestehen. Paulus sagt, strebt oder eifert nach den geistlichen Gaben. Mit anderen Worten, es gibt kein Limit dafür, welche Gaben du haben kannst. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es hier in der Glory Life Schule schon mal gesagt habe, früher gab es so eine Lehre eine Zeit lang im Leib Christi, gerade im charismatischen Leib Christi, wo gesagt wurde, ja, jeder Christ hat zwei Gaben von Gott. Und wenn er ganz brav ist und treu ist, dann kriegt er noch eine dritte dazu. Und jetzt musst du rausfinden, welche drei das sind. Ist es bei dir mehr so die Heilung und das Prophetische oder ist es bei dir mehr die Hilfeleistung und die Leitung oder was sind jetzt die zwei Gaben, die du hast? Also der Punkt ist ganz einfach. Du hast Zugang, du hast freien Zugang zu jeder Gabe und Wirksamkeit Gottes, die du brauchst oder die du glaubend begehrst. Amen. Matthäus 21, 22 heißt es, alles, was ihr im Gebet glaubend begehrt, wird euch werden. Philipper 2, 13, er bewirkt in euch das Wollen und das Vollbringen. Deswegen sage ich immer zu Leuten, die mich fragen, ja, habe ich denn jetzt die Gabe der Heilung oder habe ich sie nicht? Dann ist meine Antwort immer die, ja, willst du denn unbedingt, dass Kranke gesund werden? Wenn du das unbedingt willst, dann hat Gott in dir das Wollen bewirkt, dann wird er auch das Vollbringen bewirken. Du brauchst einfach vielleicht noch die Salbung, damit es richtig aktiviert wird in dir, aber es ist bereits in dir drin. Die Gabe ist da. Oder wenn du unbedingt Worte der Erkenntnis empfangen möchtest und diesen Aha-Effekt von Leuten erleben willst, wenn sie sagen, woher weißt du das? Und du streckst dich danach aus im Glauben, alles, was ihr im Gebet Glauben begehrt, ja, dann wirst du es empfangen, dann ist die Gabe bereits schlummernd in dir, sie muss nur noch aktiviert werden. Amen, kannst du sehen. Und wenn du 5 Jahre im Heilungsdienst unterwegs bist, dann kommt vielleicht irgendwann mal der Heilige Geist und sagt, hey, wie wäre es ein bisschen mehr mit prophetischem Dienst da in deinem Leben? Streck dich doch mal danach auch aus, nicht immer nur im Gewohnten. Oder wenn du 5 Jahre treu im Hilfeleistungsdienst warst, sagt irgendwann mal der Heilige Geist, hey, wie wär's denn mal mit dem Heilungsdienst? Streck dich doch mal danach aus. Amen. Gott möchte deine Wirksamkeit ständig erweitern. Steckt eure Zeltpflöcke weit, heißt im Jesaja. Amen. Halleluja. Macht weit den Raum eures Zeltes. Der Christus in dir ist nicht ein zerteilter Christus. Verstehst du? Ein Teil Christus in der Manuela und ein Teil Christus in mir und ein Teil Christus in der Irina. Nein, der ganze Christus ist in jedem von uns. Die Frage ist nur, ob er schon in jedem Bereich voll aktiviert ist. Amen. Und hier haben wir alle noch Potenzial nach oben. Wachstum. Das Ganze nennt man Nachfolge. Auf dem Weg der Nachfolge wirst du wachsen. Ich sage dir eins, wer nicht wächst in den Wirksamkeiten Gottes, behaupte ich jetzt, ich sage eine steile These, der folgt nicht wirklich nach. Also nicht Jesus, vielleicht folgt er irgendwas anderem nach, aber nicht Jesus. Amen, weil wenn du Jesus nachfolgst, dann wird mehr und mehr von ihm abfärben. Er wird dir Dinge zeigen. Amen. Also, wie wächst du in der Salbung? Wie wächst du? Ich nenne dir 4 Stichworte. Wie kannst du wachsen in der Salbung? Erstens, Lukas 19, du wächst in der Salbung, indem du mit dem treu bist, was du bereits weißt, dass du hast und was bereits wirksam ist. Die sogenannte Treue im Kleinen, die vielgeschmähte. Oh, sei treu im Kleinen. Weißt du, eigentlich gibt es gar nichts Kleines. Für Gott ist all das, was du jetzt hast, ist für ihn groß, weil er genau darauf schaut, wie du damit umgehst. Das heißt, das, was du jetzt hast von Gott, was du jetzt weißt von Gott, ist unendlich wichtig, dass du was damit machst. Amen. Weißt du, es ist auch total wichtig, dass wir, weißt du, das sagt Paulus auch in 1. Korinther 12, er sagt, wir sollen nicht die einen Gaben als größer und die anderen Gaben als kleiner einschätzen. Amen. Wie wir übrigens auch nicht sagen sollten, die einen Gaben, das sind mehr so die übernatürlichen, geistlichen Gaben und dann gibt es auch noch so natürliche Gaben. Also die Bibel macht da gar keinen Unterschied. In der Bibel gibt es mehrere Listen von Gaben. Keine dieser Listen hat den Anspruch auf Vollständigkeit. Ja? Es gibt auch Gaben mit Sicherheit, die in der Bibel nicht erwähnt werden. Ja, weil es einfach, ich meine, es gibt so viel Spielmöglichkeiten, so viele Spielarten. Ja? Zum Beispiel die Gabe des Keyboard-Spielens ist in der Bibel noch nicht erwähnt. Ja, es gab halt noch keine Keyboards, okay. Also war es nicht erwähnt. Aber es gibt verschiedene Gabenlisten in der Bibel, die alle nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Aber das Interessante ist, zum Beispiel in Römer 12, findest du es sehr schön, aber auch 1. Korinther 12 findest du sehr schön. Da findest du Gaben aufgelistet, die du von deinem menschlichen Denken her mehr so als die natürlichen Gaben sehen würdest. Zum Beispiel die Gabe der Hilfeleistung. Eine extrem wichtige, übernatürliche Gabe Gottes. Eine Charis, weißt du, alles was Charis ist, alles was Gnadengabe Gottes ist, hat eine geistliche Dimension, ist übernatürlich. Es gibt keine Charis Gottes, die natürlich ist, weil Gott ist nicht natürlich. Amen. Ja, ich habe halt einfach nur so die Gabe, das Essen für die Gastsprecher zu machen. Das ist mehr so eine natürliche Gabe. Nein, ich sage, das ist absolut übernatürlich. Wenn du diese, vielleicht hast du auch im Natürlichen die Fähigkeit, vielleicht kochst du einfach vom Natürlichen her gut, aber ich sage dir, wenn die Salbung Gottes diese Gabe aktiviert, ist es eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Dimension. Der Dienst der Hilfeleistung ist ein Dienst, den kannst du extrem übernatürlich genießen. Es ist ein übernatürlicher Genuss, Leute in Hilfeleistungsdienstpositionen zu haben, die wirklich in dieser geistlichen Dimension unterwegs sind, die in diesem Herrlichkeitsleben unterwegs sind. Weil wenn du in der Herrlichkeit lebst, wird alles, was du tust, übernatürlich. Das heißt, es gibt nicht natürliche Gaben und übernatürliche Gaben. Ja, oder die Gabe der Ermunterung und Ermahnung, wie es so schön heißt. Ja, das ist halt so mehr so die halt so ein bisschen mit den Leuten reden. Nein, es ist eine übernatürliche Kraftbefähigung. Amen. Leitung. Diakonie. Ja, Dienst. Diakonos. Diakonia. Ja, sind übernatürliche Gaben Gottes, die er aktiviert in seinem Leib und die er gesetzt hat in seinem Leib, die er übrigens auch in dich gesetzt hat. Weißt du, in jedem von uns steckt ein kleiner Diakon auch. Das heißt jetzt nicht, dass jeder von uns dieses Amt haben wird. Aber der Jesus in uns, der hat diese Gabe der Diakonie in sich. Diese Gabe der Barmherzigkeit für die Menschen. Diese Gabe, einfach die sieht, wo Menschen Not haben, wo Not am Mann ist und die einfach zur Stelle sind und die helfen und die unterstützen. Das ist in jedem von uns drin. Vielleicht ist es noch nicht in jedem von uns irgendwo voll entwickelt. Aber es kann ja noch werden. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, bei dir ist in allem noch Luft nach oben. Und bei mir erst. Halleluja. Also, tut jegliches Denken raus, oh, ich bin ja nicht so begabt oder mir hat Gott ja nicht so viel gegeben, ich habe ja nicht so viele Fähigkeiten, sondern da, das, was du jetzt weißt, dass du hast, da bist du treu im Kleinen. Und Lukas 19, Vers 17 sagt, wer treu ist im Kleinen, den wird Gott über vieles setzen. Amen. Das heißt, er wird dein Gabenspektrum erweitern. Er wird dich immer wieder, wenn du treu gehst mit dem, was du hast, wird er von Zeit zu Zeit wird der Heilige Geist in dir dich so richtig anstupsen und sagen, hey, jetzt streck dich nach mehr aus. Jetzt streck dich nach mehr aus. Da ist das Erweiterung. Verstehst du nicht, dass du das geringschätzt, wo du jetzt bist, aber dass du einfach sagst, wow, da gibt's noch mehr. Da gibt es ein ganzes Reich von Gaben und Salbungen und Wirksamkeiten zu entdecken. Und ich sage dir, ich habe ein Buch geschrieben, wo ich über Räume der Wunder und Räume von Gaben und so weiter geschrieben habe. Aber ich sage dir, ich bin auch erst ganz am Anfang darin, all das zu entdecken. Amen. Da gibt es noch so viel mehr. Gott ist unendlich. Halleluja. Gut, dass wir noch ein paar Jährchen haben. Ha? Jesus, halt dich noch ein bisschen zurück, komm noch nicht, wir wollen noch ein paar Sachen entdecken. Amen. Also durch Treue im Kleinen, ist im sogenannten Kleinen, wobei wir das in Anführungszeichen setzen müssen, durch Treue im Kleinen wächst die Salbung auf deinem Leben. Zweitens, durch Hunger und Glauben, das habe ich bereits gesagt, durch Ausstrecken. Ja? Wer zu Gott kommt, Hebräer 11, 6, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Durch glaubensvolles Ausstrecken erweitert Gott das Spektrum deiner Gaben. Indem du einfach sagst, Herr, danach strecke ich mich jetzt aus. Und ich nehme das im Glauben in Anspruch. Nicht nur, ja, dafür bete ich jetzt die nächsten 10 Jahre, dass Gott mir diese Gabe der Heilung gibt. Weißt du, da sind viele dran gescheitert. Ich kenne sogar Leute, weißt du, bei den einfachsten Gaben, wie zum Beispiel der Sprachenrede. Ja, reden in neuen Sprachen. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, einmal habe ich einen Mann gehabt, ich glaube, der hat gesagt, seit 30 Jahren ist er in Pfingstgemeinden unterwegs und betet seit 30 Jahren, dass er die Gabe der Sprachenrede empfängt. Aber es hat bisher noch nicht geklappt. Da musst du hellhörig werden und sagen, hey, irgendwas stimmt da nicht. Das ist nicht biblisch. Amen. Alles, was ihr im Gebet Glauben begehrt, das wird euch werden. Weißt du, was ich dem Mann gesagt habe? Ich habe gesagt, wenn du 30 Jahre gebetet hast, dann ist definitiv heute die Zeit, dass du glaubst, dass du jetzt empfängst. Amen. Und dann habe ich für ihn gebetet, aber ich habe ihn vor allen Dingen da hineingeleitet, dass er im Glauben es empfängt und dann hat er in neuen Sprachen geredet. Halleluja. Amen. Weil das in ihm drin ist. Paulus sagt, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet oder betet. Amen. Alle. Halleluja. Das heißt, in jedem ist es drin. In jedem ist es da. Es gibt kein, ja, ich bete da 10 Jahre dafür und es passiert nicht. Amen. Sondern ich ergreife es im Glauben und in dem Moment, wo ich es im Glauben ergreife, ist es schon da. Halleluja. Hunger und Glaube. Sag mal Hunger und Glaube. Drittens, wodurch wird die Salbung verstärkt? Ganz interessanter Punkt. Durch Demut und Gemeinschaft mit Salbungsträgern. Könntest du auch sagen, durch Ziehen von Salbungsträgern, durch Empfangen, durch Demut, durch Unterordnung, durch Einfügen. Beispiel Elisa. Ja? Er hat die Salbung von Elia bekommen. Wodurch? Dadurch, dass er sich gedemütigt hat und ihm gedient hat. Er hätte auch weiterhin seinen Gutshof machen können. Der war durchaus vermögend. Das hast du ja daran gesehen, dass er einiges zu verbrennen hatte, als ihn Elia gerufen hat. Ja? Ein paar Ochsen, ein paar Jochs und so weiter und so fort. Ja? Aber er hat sich gedemütigt und hat gesagt, hey, ich sehe die Salbung Gottes auf diesen Menschen in einer Weise, wie ich sie gerne hätte, ja? Aber sie ist noch nicht da. Also entscheide ich mich, ihm zu dienen, mich drunter zu stellen und dann geht's über. Neues Testament, Beispiel Timotheus. Die Salbung von Paulus ging auf ihn über. Die ganzen Jünger, die Salbung von Jesus ging auf sie über. Ja, sie folgten ihm nach. Weißt du, Jesus hat nicht einfach, als er gesagt hat, hey, es heißt an einer Stelle, er gab ihnen eine Zuteilung des Heiligen Geistes und sandte sie aus, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Da hat er nicht einfach jeden sich geholt. Hat er nicht einfach jeden, der mal zufällig da war und mal zufällig zugehört hat, mal eine Botschaft von ihm gehört hat. Hat er nicht gesagt, hey, komm du her, ich gebe dir jetzt die Salbung, Kranke zu heilen. Nein, wen hat er sich da gesucht? Die, die ihm nachgefolgt sind. Das heißt, die, die um ihn herum waren, die Gemeinschaft mit ihm hatten, die, die sich unter seine Leiterschaft sozusagen gestellt hatten, die hat er sich geholt. Und denen hat er gesagt, hey, jetzt gebe ich euch was von dem, was auf mir ist, mit. Und jetzt schaut mal, wie es funktioniert. Und dann waren sie total begeistert und dachten, wow, ist ja der Hammer. Sogar die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Wow, hätten wir gar nicht gedacht. Wir dachten immer nur, du bist der große Meister. Amen. Aber plötzlich sagen sie, hey, das funktioniert ja bei uns auch. Warum? Weil etwas von der Salbung Gottes überging. Was ist der Schlüssel? Demut und Gemeinschaft. Amen. Und viertens, wodurch wird die Salbung verstärkt? Durch spezielle Ausgießungen des Heiligen Geistes. Das heißt dadurch, dass der Heilige Geist sich ausgießt in einer Gemeinschaft, so wie er sich zum Beispiel an Pfingsten ausgegossen hat. Ja, dadurch ist natürlich, ich meine, da ist sowieso, das war die Ursalbung sozusagen der Gemeinde. Davor war die Gemeinde noch gar nicht gesalbt und dann war sie plötzlich unendlich gesalbt. Ja. Aber zum Beispiel Apostelgeschichte 4 war die Gemeinde durchaus auch schon gesalbt, aber sie haben gespürt, wir brauchen eine neue Ausgießung. Und dann haben sie gebetet und haben gesagt, Herr, sieh an die Drohungen des Feindes und so weiter, du kennst die Stelle und gib deinen Knechten ein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und so weiter, indem du, und gieß deinen Geist aus auf uns und so weiter. Und dann heißt es, ja, und sie wurden alle mit Heiligem Geist neu erfüllt. Sie waren jetzt schon erfüllt, aber sie wurden neu erfüllt. Das heißt, Ausgießungen des Geistes Gottes verstärken die Salbung Gottes in deinem Leben. Wenn du irgendwo siehst, dass der Geist sich ausgießt und wenn es nur bei 3 Leuten ist, dann würde ich mich gleich dazu tun und sagen, hey, komm. Ja, damit. Weißt du? Ja, weißt du, anstatt, weißt du, manchmal ist so, da kommt irgendeine Salbung auf jemand und der wird mächtig berührt und dann sitzen die anderen da und gucken so und denken, oh mein, warum wird jetzt der berührt? Also, dass du sagst, hey, da gibt's eine Ausgießung gleich mit drunter. Weißt du, das ist wie mit einem Schirm, ja? Da hat einer einen Schirm gleich mit drunter. Amen. Ist auch eine Sache der Demut übrigens. Halleluja. Das heißt, es gibt auf deinem Weg der Nachfolge einige Punkte, wo du tatsächlich durch die Entscheidungen deines Herzens die Weichen stellen kannst für mehr Wirksamkeit auf deinem Leben. Oder die Weichen stellen kannst auch für Stillstand. Und du sagen kannst, nö, das will ich nicht. Mich da jetzt drunter stellen, nö, also m-m. Ich habe genauso die Salbung. Steht doch da, 1. Johannes 2, Vers 20, ihr habt alle die Salbung und habt alle das Wissen und ihr habt nicht nötig, dass euch irgendjemand belehre. Ja. Diese Bibelstelle ist nicht gegeben, um deinen Geist der Unbelehrbarkeit zu nähren. Amen, das nenne ich Missbrauch von Bibelstellen. Also sag mal zu deinem Nachbarn, die Salbung Gottes auf deinem Leben will sich verstärken. Und damit wollen sich die Gaben Gottes in deinem Leben verstärken. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ganz kurz, 5 Minuten nehme ich mir noch, ganz kurz, einfach nur, gehe ich mal ganz kurz mit euch durch, 1. Korinther 12, weil ich möchte einfach heute Abend das auch gleich hier in unserer Mitte aktivieren und ich möchte wirklich, dass wir in diesen Salbungen aktiviert werden. Wenn du hier bist heute Abend übrigens und du betest noch nicht in neuen Sprachen oder wenn du online die Schule machst und du betest noch nicht in neuen Sprachen, dann wirst du heute Abend empfangen. Ich nehme dich da, schnapp dich und sag, hey, so, jetzt ist deine Zeit. Amen. Weißt du, alles, was ihr im Gebet Glauben begehrt, das wird euch werden. Amen. Was ist, fangen wir mal damit an, 1. Korinther 12, das ist ja die erste Gabe, die genannt wird. Ja, 1. Korinther 12, Vers 8 heißt es ja, denn dem einen Beziehungsweise, nein, ist nicht die erste Gabe, sorry, nee, ist nicht die erste Gabe. Aber eine der Gaben, die genannt wird, 1. Korinther 12, Vers 8, wo es heißt, Vers 7, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagungen, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Hier hast du zum Beispiel eine Gabenliste. Amen. Wenn du dann Vers 28 weiterliest, dann heißt es hier, er hat eingesetzt in der Gemeinde erstens Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen und so weiter und so fort. Und dann kommt die Stelle, die oft dann zitiert wird und gesagt wird, ja, nicht jeder hat alles, weil dann kommt nämlich die Stelle, sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer haben alle Wunderkräfte und so weiter. Und dann sagt er und sagt damit, nein, das ist natürlich noch nicht so. Gleichzeitig aber, und das ist eben der Punkt, weil manche sagen dann, ja, das ist der Beweis dafür, dass ich gar nicht alles haben kann. Eine Sache ist Tatsache, was definitiv du nicht machen kannst, ist, du kannst nicht dir ein Amt sozusagen erglauben, wenn du nicht von Gott dazu berufen bist. Ja, du kannst nicht Apostel werden, nur weil du unbedingt Apostel sein möchtest. Wenn du nicht von Gott dazu berufen bist, ist ein Amt, das funktioniert nicht. Beim fünffältigen Dienst funktioniert es. Aber 1. Korinther 14, gleich das Kapitel danach, sagt Paulus, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Mit anderen Worten, eifert danach, dass diese Gaben immer reichlicher unter euch vorhanden sind. Vielleicht sind momentan an der Stelle Wunderkräfte und an der Stelle Heilung und an der Stelle dies und an der Stelle das. Aber Paulus sagt nicht, dass es morgen nicht umgekehrt sein kann. Verstehst du? Heute hat die Helga, heute im Gottesdienst ist die Helga wirksam in prophetischen Gaben und die Erika daneben ist wirksam in Heilungsgaben. Morgen kann sein, dass Gott es switcht und sagt, so, jetzt ist die Erika wirksam in prophetischen Gaben und die Helga wirksam in geistlichen Gaben, in Heilungsgabe. Paulus spricht hier von einem Gottesdienst. Amen. Er sagt, in einem Gottesdienst ist es nicht möglich, dass alle in allem wirksam sind. Es geht nicht. Es funktioniert auch nicht an einem Tag oder in einer Woche, verstehst du? Aber auf die Dauer, sagt er, eifert nach all den geistlichen Gaben. Mit anderen Worten, es gibt kein Limit. Das will ich dir damit sagen. Sag mal, es gibt kein Limit. Halleluja. Alles ist offen. Amen. Der Himmel ist offen. Die Herrlichkeit Gottes ist offen. Wenn wir das ernst nehmen, was ich gepredigt habe, die ersten Stunden, ich gesagt habe, Jesus hat die gesamte Herrlichkeit, die er vom Vater hatte, uns gegeben, dann kann es kein Limit geben in geistlichen Gaben. Glaubst du, in der Herrlichkeit Gottes gibt es irgendein Limit an geistlichen Gaben? Meinst du, in der Herrlichkeit Gottes im Himmel sagt Gott heute, oh, heute ist Heilung ausverkauft, aber morgen haben wir es vielleicht wieder im Regal. Was ich anzubieten hätte, wäre ein bisschen prophetisch heute. Und ein bisschen Hilfeleistung, aber morgen haben wir dann auch wieder die Leitung mit dem Angebot. Meinst du, das ist so? Nein. Das ist alles, verstehst du? Und wenn Hebräer 10, Vers 19 sagt, dass wir freien Zugang haben durch das Blut Jesu Christi, dann haben wir auch freien Zugang zu jeder geistlichen Wirksamkeit. Noch nicht immer ist jeder in jeder geistlichen Gabe wirksam, hier auf der Erde, weil es einfach noch Stückwerk ist hier auf der Erde. Ja? Und weil wir noch nicht in der endgültigen Verherrlichung sind. Aber es ist jederzeit möglich, dass Gott dein Gabenspektrum erweitert. Das will ich dir ganz tief reinlegen. Amen. Weil ich weiß, das sind manchmal so Limits, die der Feind gelegt hat. Weil, weißt du, schau, die Sache ist auch ganz einfach die. Manchmal durch prophetische Worte passiert es auch. Ja? Du wirst gläubig und dann kommt ein Prophet und sagt, oh, ich sehe total prophetische Gaben in dir. Und dann sagst du, ja, super, jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich bin ein Prophet oder ich bin prophetisch oder wie auch immer. Ein Prophet und prophetisch sind nochmal zwei Paar Stiefel. Aber okay, du sagst zumindest, ich bin prophetisch. Und dann beginnst du dich so zu definieren. Ja? Und dann kriegst du ein paar Jahre lang kein prophetisches Wort mehr und dann gehst du da drin. Und irgendwann mal sagt der Heilige Geist, das letzte Mal habe ich durch ein prophetisches Wort zu dir gesprochen, aber jetzt möchte ich, dass du selber aktiv wirst und dich nach weiteren geistlichen Gaben ausstreckst. Und dann sagst du, nein, aber mir wurde gesagt, ich bin prophetisch, also das mit Heilung, das ist alles nicht für mich. Weil ich bin ja prophetisch. Wer sagt das? Amen. Oder jemand hat gesagt, ja, du hast diese Gabe der Heilung und das Prophetische ist nicht für mich. Wer sagt das? Amen. Weißt du, auch prophetische Worte, die über dir ausgesprochen worden sind, sind Stückwerk. Sie sind Hilfen für bestimmte Zeiten. Auch der größte Prophet sieht nicht immer alles über dir. Deswegen gibt es ja mehrere Propheten im Leib Christi und mehrere prophetische Worte. Oh, ich habe über die Jahre, ich habe seitenweise prophetische Worte. Weißt du, ich kann mir was aussuchen. Da ist alles drin. Was haben sie schon alles über mir prophezeit? Sie haben gesagt, ich werde Schulen der Propheten machen. Dann haben sie gesagt, ich bin Apostel. Dann haben sie dies, jenes, alles Mögliche. Aber es ist alles drin. Also such dir was aus. Amen. Weißt du, das ist ja nicht nur bei mir so, das ist bei dir genauso, weil du bist auch ein Sohn. Da ist alles drin. Durch Jesus ist alles drin. Verstehst du? Gott benutzt die Gabe der Weissagung, um zu bestimmten Zeitpunkten bei dir bestimmte Aspekte zu aktivieren. Verstehst du? Aber nicht, um dich festzulegen und zu sagen, das bist du bis ans Ende deines Lebens und nicht mehr und nicht weniger. Okay? Sag mal. Okay. Ich will, dass es ganz tief reingeht, weil da müssen wir ein bisschen reformieren, das Denken reformieren. Halleluja. Das ist wichtig. Also, die unterschiedlichen Gaben, was haben wir? Wir haben im Wesentlichen hier in 1. Korinther 12, und bitte, das nächste Mal werde ich eingehen auch auf weitere Aspekte. Das ist keine Liste, die Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Aber hier hast du eben, da ist die Rede davon, eben zum Beispiel kannst du sehen, zum einen von den prophetischen Gaben, ja, wie Weissagung, Wort der Weissagung, Wort der Erkenntnis, Auslegung von Sprachen, ja, das sind die Gaben der Unterscheidung, habe ich schon gesagt, glaube ich. Das sind die prophetischen Gaben, ja, von denen hier die Rede ist. Und dann ist die Rede von sogenannten Kraftgaben, Gaben der Heilungen, Gaben der Wunderwirkung, Gabe des Glaubens. Ja, wie Paulus, der auf den diese Gabe des Glaubens kam, und dann sagt er zu der Magd im Wahrsagegeist, die diesen Geist hatte und ihn auch gerne behalten hätte, aber sagt zu ihr, hey, du Geist, fahr aus aus ihr, und dann war sie ihn los, ob sie wollte oder nicht. Das ist eine Gabe des Glaubens. Du kannst nur durch eine starke Gabe des Glaubens den Willen eines Menschen so aushebeln, dass er von dem Geist befreit wird, den er eigentlich noch gern behalten würde. Normalerweise kannst du Menschen nur von dem Geist befreien, den sie auch wirklich loswerden wollen. Halleluja. Aber durch die Gabe des Glaubens werden Dinge wirksam oder möglich, die sonst nicht möglich wären. Warum? Weil es Kraftgaben sind. Die Salbung von Jesus enthält alle diese Gaben und sie ist die Fähigkeit, alle diese Gaben zu aktivieren. Amen. Und diese Salbung ist der Gemeinde gegeben durch Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, um den Heiligen das Fundament dieser Kraft zu legen und um sie zu aktivieren in allen diesen Gaben. Amen. Und heute Abend in dieser ersten Stunde zu diesem Thema, das nächste Mal werde ich dich spezifisch aktivieren, wahrscheinlich in Gaben der Heilungen, das nächste Mal. Aber heute zu Beginn einfach dieses Themas möchte ich einfach die Salbung Gottes über uns allen freisetzen und wirklich diese Gaben des Geistes, diese Verstärkung, weißt du, diese übernatürliche Verstärkung auf alle die Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat und die er jetzt in dieser Zeit, weil letztendlich hat er durch Jesus alle Gaben in dich hineingelegt, aber die Gaben, die er jetzt in dieser Zeit in dir verstärkt aktivieren möchte, diese Gaben in dir hervorrufen. Amen, weil dafür hat Gott mir die Salbung gegeben, damit es passiert. Gott hat mir nicht die Salbung gegeben, damit ich glänze in den Gaben, die bei mir bereits aktiviert sind. Verstehst du? Das ist nur ein kleiner Aspekt, sondern das andere ist, dass Gott hat die Salbung dem fünffältigen Dienst gegeben, damit er die anderen in diesen Salbungen aktiviert. Das ist eine Kraft, die das tut. Halleluja. Das ist eine Kraftwirksamkeit. Wenn du dich mit im Glauben mit dieser Kraftwirksamkeit verbindest, dann werden in dir diese Gaben aktiviert werden. Und du wirst Klarheit bekommen. Und der Heilige Geist wird zu dir sprechen, durch die Salbung wiederum, die in dir ist, wird der Heilige Geist zu dir sprechen und sagen, wow, ja, heute Abend streck dich aus nach dieser Sache. Heute Abend nimm in Anspruch, dass das Prophetische bei dir stärker wird. Heute Abend nimm in Anspruch, dass die Gabe der Heilung bei dir stärker wird. Heute Abend nimm dies in Anspruch oder nimm jenes in Anspruch. Heute Abend nimm wirklich diese übernatürliche Befähigung für den Dienst der Hilfeleistung, für den Dienst der Ermutigung, für den Dienst der Diakonie, für den Dienst der Leitung, was auch immer der Heilige Geist dir zeigt, durch die Salbung in dir wird er dir zeigen, was er aktivieren möchte. Die Salbung auf dir wird die Kraftbefähigung geben, damit es geschieht, was sich in dir bewegt. damit diese Freisetzung, weißt du, damit dieser, ich sag mal, die Salbung auf uns ist gegeben, um anderen Menschen den Pfropfen zu ziehen. Kennst du das? Weißt du, wie in dem Waschbecken, wenn du den Pfropfen ziehst, also diesen Stöpsel ziehst, dann fließt das Wasser. Amen. Johannes 7, 38 heißt es, sagt Jesus, ja, diejenigen, die an mich glauben, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Die Salbung Gottes ist gegeben, um jeden Stöpsel rauszuziehen, der die Salbung am Fließen hindert. Amen. Die Salbung heißt es an einer anderen Stelle im Jesaja, sie zerbricht das Joch. Das heißt, sie zerbricht jedes Hindernis. Sie macht den Weg frei. Sie bahnt den Weg. Wo bahnt sie den Weg? In dir. Amen. Sie bahnt den Weg in dir. Sie macht in dir etwas auf. Sie macht in dir etwas weit. Sie gibt in dir einen Schub, der sozusagen dazu führt, dass das Hervorkommen der Gaben in dir stärker wird, einen stärkeren Druck ausübt, als jeder Versuch des Feindes es zu hindern. Als deine eigenen Gedanken, als deine Zweifel, als deine Minderwertigkeit, als deine Angst oder was auch immer. Dass es einfach stärker wird in dir. Und dass du, wenn du das nächste Mal vor einem Kranken stehst, dass du gar nicht anders kannst, als zu sagen, hey, darf ich für dich beten und für ihn betest. Oder dass, wenn du das nächste Mal sich wieder was in dir bewegt, was sich nach Wort der Erkenntnis anfühlt, dass du gar nicht anders kannst, als zu sagen, hey, haben Sie vielleicht Schmerzen im Knie oder was auch immer. Es ist oder ein Wort der Weisheit oder was auch immer. Weißt du, dass diese Kühnheit, was haben sie gesagt, die Apostelin, Apostelgeschichte 4, sie haben gesagt, gib dein Knecht mit aller Freimütigkeit, mit Kühnheit dein Wort zu verkünden. Die Salbung des Heiligen Geistes ist gegeben, dass Kühnheit auf uns ist, dass Kühnheit unser Leben bestimmt, dass etwas auf dich kommt, wo du plötzlich merkst, wow, was war das denn? So wie das, was die Marion vorher erzählt hat, wo sie hingegangen ist zu dem Mann und gesagt hat, so im Namen Jesus, jetzt komm in die Ordnung Gottes. Und der Mann hat sich aufgerichtet und hinterher war wie, wenn ihr natürlicher Mensch plötzlich nachfragt und sagt, hey, was war jetzt eigentlich das? Ja, stimmt, ich hab ja evangelisiert. Verstehst du? Das ist was auf dir, was dich übernatürlich befähigt, die Kraft Gottes weiterzugeben. Amen. Wie von euch wollen das? Ja, dachte ich mir. Steh mal auf. Halleluja. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Micha, kannst du nach vorne kommen und spielen im Hintergrund? Es kommt trotzdem auf dich. Halleluja. Auch wenn du gleichzeitig dienst. Ist kein Problem. Weißt du, das Gute ist, auch wenn du dienst, kommt es gleichzeitig auf dich. Weißt du, das ist das Gute. Wenn ich jetzt zum Beispiel dir heute Abend oder euch heute Abend hier diene durch die Salbung Gottes, dann kommt gleichzeitig die Salbung wieder stärker auf mich in dem Moment. Das heißt, du musst nie Angst haben, dass wenn du anderen Menschen dienst, dass dir die Salbung ausgeht. Im Gegenteil, wenn du anderen Menschen dienst mit der Salbung, wird es bei dir stärker, weil ja dann der Geist nachschieben muss, weil der Geist ja was geben muss. Weißt du? Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, die Salbung in dir ist dir gegeben für dich selber, die Salbung auf dir ist dir gegeben für die anderen. Amen. Es bringt also nichts, sich ständig in irgendwelchen Füllmeetings mit der Salbung auf dir einzureiben und immer mehr Salbung auf dir zu ziehen und nachher nichts weiterzugeben. Und dann zu sagen, oh, bei mir passiert gar nichts. Ja klar, wenn es keinen Ausfluss gibt, passiert da nichts. Weil die Salbung auf dir ist dir gegeben für die anderen. Halleluja. Das heißt, heute Abend kommt etwas auf dich, was dich befähigt. Oh, danke Jesus, da ist es schon. Halleluja. Oh ja. Schicki. Oh, danke Jesus. Heute Abend kommt etwas auf dich, was die Gaben Gottes in dir zum Durchbruch bringt. Halleluja. Und was die Salbung Gottes in dir anregt, dich klar zu führen und dir die nächsten Schritte zu zeigen und dir zu zeigen, was du ergreifen sollst, wo du hineingehst. Halleluja. Vielleicht zeigt dir das nicht alles heute Abend, aber im Laufe der nächsten Tage, Wochen wird sich das immer mehr entfalten. Halleluja. Wir haben ja auch noch eine Stunde zu dem Thema. Also geht es noch weiter. Aber heute Abend möchte der Heilige Geist dir einfach was mitgeben an Aktivierung. Halleluja. Auch wenn du noch nicht in neuen Sprachen redest. Ich komme da nochmal drauf zurück. Weil ich glaube tatsächlich, dass das Reden in neuen Sprachen, weißt du, Paulus sagt, wer in Sprachen betet oder redet, der erbaut sich selbst. Ich glaube, dass das Reden in neuen Sprachen ein Schlüssel ist, eine Grundlage ist zur Aktivierung all der anderen geistlichen Gaben. Warum? Weil das Reden in neuen Sprachen sozusagen ein Zeichen dafür ist, dass bei dir eine Übernahme der Salbung stattgefunden hat. Dass du die Salbung dich hast übernehmen lassen. Dass nicht mehr dein Verstand zum Beispiel dein Sprechen dominiert. Dass nicht mehr dein Verstand das dominiert, was aus dir hervorkommt, sondern dass da eine übernatürliche Übernahme ist. Halleluja. Halleluja. Und ich sage dir, wenn du heute Abend hier bist und du betest bisher noch nicht in Sprachen oder vielleicht auch, du betest zwar schon in Sprachen, aber du hast es vernachlässigt und du praktizierst es einfach nicht. Du kannst es eigentlich, aber es ist einfach da, aber du greifst gar nicht drauf zurück. Weißt du, dann möchte ich dich ermutigen, das neu zu aktivieren, das neu hervorkommen zu lassen, das neu in dir, wirklich diese Ströme lebendigen Wassers neu hervorkommen zu lassen, weil da kommt Klarheit. Indem du in Sprachen sprichst, kommt Klarheit, kommt Führung. Die Salbung in dir wird aktiviert. Die Gaben des Geistes werden aktiviert. Ich sage mal so, auf den Flügeln des Sprachenredens fliegen auch all die anderen Gaben ein Stück weit einher. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass nicht jemand prophetische Worte haben kann, der nicht in Sprachen redet. Das sage ich damit nicht. Aber ich sage dir, es macht es viel einfacher. Es macht es viel einfacher. Das ist der Punkt. Es macht es einfacher. Ich sage nicht, dass du nicht in allen möglichen Gaben dienen kannst und trotzdem nicht in Sprachen reden. Aber es macht es viel einfacher. Also wenn du es einfach haben kannst, warum willst du es kompliziert machen? Amen. Halleluja. Halleluja. Lass uns es einfach mal ausstrecken. Halleluja. Wenn du schon in neuen Sprachen redest, dann aktivier es gerade jetzt. Sprich einfach mit mir in neuen Sprachen. Oh, Vater, ich danke dir für diese aktivierende Salbung, die heute Abend hier ist, Herr. Und ich danke dir, Vater, im Namen Jesus, dass du jeden einzelnen Sohn Gottes, Herr, im Hörbereich meiner Stimme, Herr, sei es über Video, sei es über MP3, sei es hier live im Raum, Herr, dass du jedem Einzelnen jetzt einen Schub deiner Aktivierung der Salbung Gottes auf seinem Leben gibst, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Vater, im Namen von Jesus befehle ich jedem Stöpsel jetzt aufzugehen, in Jesu Namen jedem Hindernis zu weichen. Ich zerbreche jedes Joch von Furchtsamkeit, jedes Joch von Minderwertigkeit, jedes Joch von Zweifel und von Unglauben in dem Namen Jesu Christi. Und ich setze dich als Sohn und als Tochter Gottes, der du hier bist oder zuhörst, in dem Namen Jesu Christi frei, jetzt aktiviert zu sein in den Gaben des Geistes und in der Salbung Gottes. Ich setze frei eine neue Zuteilung der Salbung Gottes. Du warst treu mit dem du gegangen bist, aber heute Abend kommt etwas Neues auf dich. Heute Abend kommt eine neue Dimension auf dich. Vielleicht warst du Jahrzehnte bereits im Leib Christi unterwegs und Gott sagt, ja, ich habe deinen Dienst gesehen und du hast nach deiner Erkenntnis gehandelt. Aber heute Abend kommt etwas Neues auf dich. Heute Abend kommt etwas Neues auf dich. Heute Abend kommt eine neue Dimension auf dich. Halleluja. Oh ja, bet in Sprachen. Wenn du noch nie in deinem Leben in neuen Sprachen gebetet hast, dann schließ einfach mal deine Augen. Schau einfach auf Jesus jetzt im Geist, schau auf ihn, schau auf seine Herrlichkeit und denk an gar nichts anderes, denk nicht weiter drüber nach. Halleluja, Halleluja. Und dann, da wo du bist, öffne einfach deinen Mund. Und vielleicht sind es am Anfang nur einzelne Silben, die hervorkommen oder einzelne Worte. Vielleicht kommt es dir vor wie ein leeres Gestammel. Das macht nichts, aber so ist es am Anfang. So ist es am Anfang. Es wird sich mehr und mehr entfalten. Gib einfach diesen Silben, gib ihn einfach Raum. Lass es einfach raus. Korabasakara masikarada. Orepekenene mesakara labasa. Oreke meshikada mania soda baba. O baba mania sambobomo. Was du hörst, ohne nachzudenken, ob es Sinn macht oder nicht, sprich es einfach aus. Sprich es einfach aus. Lass es einfach hervorkommen. Jetzt ist dieser Strom da, der in dir diese Gabe aktiviert, der in dir diese Selbstauferbauung aktiviert. Bete nicht auf Deutsch, sondern bete jetzt, was hervorkommt in dem Namen von Jesus. Bete, was hervorkommt in dem Namen von Jesus. Oh, Ja, öffne deinen Mund, sprich. Lass es hervorkommen, auch du am Video, lass es hervorkommen. Lass diese Sprache hervorkommen, lass diese Silben hervorkommen, lass diese Worte des Geistes, lass es hervorkommen. Denk nicht drüber nach, lass es hervorkommen. Halleluja. Danke, Jesus, für alle die, die du jetzt erfüllst mit dieser Fähigkeit, in Sprachen zu sprechen, Herr. Danke, Vater, für eine neue Erfüllung deines Heiligen Geistes, Herr. Danke für eine neue Kraftbefähigung, Herr. Herr, die jetzt auf alle kommt, Herr, die zuhören, Herr. Auf alle kommt, Herr, hier in diesem Raum. Danke, Vater. Danke, Vater, für prophetische Gaben, die aktiviert werden, Herr. Gerade jetzt in Jesu Christi Namen. Der Heilige Geist spricht zu dir. Halleluja. Sei aktiviert in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Empfang seine Zuteilung. Empfang seine Zuteilung. Eine neue Salbung. Eine neue Salbung in diesem Bereich jetzt auf dir. In Jesu Namen. Es ist auf dir. Es ist auf dir. Es ist auf dir. Es ist auf dir. Es ist auf dir. Es ist auf dir. Es ist auf dir. Es ist auf dir. In Jesu Namen. Es ist auf dir. Es ist auf dir. Es ist auf dir. Es ist auf dir. Gnadengaben der Heilungen. Kraft. Gaben. Es ist auf dir. Es ist auf dir. Oh, schicki. Oh, empfang in Jesu Namen. Oh, Rabasika Mama Sikara. Oh, Sakara. Oh, Rabasakara Lalaba. Oh, Rabakabadana Mashikara Daba. Oh, Rabakadada. Streck dich aus. Streck dich aus. Glaube und Hunger. Du hast es gehört. Glaube und Hunger. Das ist der Schlüssel. Halleluja. Glaube und Hunger. Das ist der Schlüssel. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese Kraftgaben. Danke für diese Kraftgaben. Danke für diese Gaben der Wunderwirkung, Herr. Und für diese Gabe des Glaubens, Herr. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Das ist eine sehr druckvolle Gabe. Halleluja. Es sind sehr druckvolle Gaben. Die Wunderwirkungen, die Kraftgabe des Glaubens ist eine sehr druckvolle Gabe. Also wenn du jetzt gleich diese Salbung empfängst, dann wundere dich nicht, wenn es dich vielleicht umhaut oder wenn irgendwie was Stärkeres passiert. Aber das ist eine starke Gabe der Kraft. Halleluja. Halleluja. Vater, im Namen Jesus, Achtung, ich setze es frei, in Jesu Christi Namen. Ich setze jetzt diese Gabe des Glaubens, diese Gabe des zwingenden Glaubens, diese Gabe des Glaubens und diese Gaben der Wunderwirkung, ich setze es frei in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Oh, in dem Namen Jesu Christi jetzt. In Jesu Namen, jetzt. Oh, jetzt. Wow, Totenauferweckung. Oh, Shekanama Sakarada. Ich setze es frei im Namen Jesu Christi. Wow, Shekamana. Wow, Sakarada Basakar. Du empfängst, wo du bist. Der Heilige Geist kommt auf dich. Du brauchst nicht unbedingt eine Handauflegung. Der Heilige Geist kommt auf dich. Er legt dir die Hand auf. Er legt dir die Hand auf. Ich spreche das Wort und er legt die Hand auf. Halleluja. Danke, Jesus. Empfang es. Oh, Shakaralaba. Oh, Sakaralara. Oh, Rabasakaralaba Sakarara. Oh, Rabagasikaralaba Sikarara. Oh, Rabagasakaralaba Sikarara. Oh, Rabagadarabara. Danke, Vater, für eine Verstärkung auf all den Gaben, die bereits vorhanden sind hier im Raum, Herr. Danke, Vater, für eine Zunahme, Herr. Halleluja. Eine Zunahme der Wirksamkeit. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für die übernatürliche Gabe der Hilfeleistung. Oh, Shekarama, danke für übernatürliche Aktivierung. Oh, Shekaramana, oh, Rebagasandara, die Gaben der Barmherzigkeit, die Gaben des Dienstes, der Diakonie in dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater. Oh, setz es frei, Herr. Oh, Shekarama, Sikarara. Hey, oh, Shikama, Shikamama, Shikamama, Shikamama, Shikamama, Shikamama, Mama, Mama, Mama, Shaka. Urabasika, Urabagasika Baba, Shokorambo Bobo, Eke Bebebe, O Bonama, Yarabasakanama, Urabasika Mama, Urababasika Mama, Urabasika Baba, Urababa Baba Banda Baba Bamba, Ubu, Yashakanama Baba, O shekayaba heyo shekanamasikarala. O shemenemesekaralaba. O rebebebebebe. Oh, wow, wow, wow. Feuer des Heiligen Geistes. Halleluja. Also da kommt ein Feuer. Da kommt ein Feuer auf deine Gaben, eine Leidenschaft. Das Feuer ist die Leidenschaft des Heiligen Geistes. Das Feuer ist die Kühnheit des Heiligen Geistes. Das Feuer ist die Bereitschaft. Die Bereitschaft, es fließen zu lassen. Das Feuer ist diese Leidenschaft. Diese Leidenschaft, den Menschen zu dienen. Diese Leidenschaft, den Menschen zu dienen. Danke, Vater, für dein Feuer. Danke für dein Feuer. Danke für dein Feuer. Danke für dein Feuer. Wow, Heiliger Geist, fache die Flammen an, fache die Flammen an, fache die Wirksamkeit an, fache die Wirksamkeit an, Vater, fache die Wirksamkeit an. Oh, mehr, Herr, mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Oh, Shekarana, wir sind im Kraftraum Gottes. Halleluja. Oh, wir sind im Kraftraum Gottes. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Der Heilige Geist leite dich. Oh, Shekana Masandarada, oh, Rabasakarada Masandara. Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis. Oh, Sakarama, oh, Salbung zur Leitung von Menschen. Danke, Vater, Herr. Danke, Vater, für freien Zugang, Herr. Freien Zugang zu jeder Kraftwirkung, Herr, die es hier auf dieser Erde braucht, um dein Reich auszubreiten, Herr. Damit dein Reich kommen kann, dein Wille geschehen kann, wie im Himmel, so auf Erden. Halleluja, Halleluja. Danke, dass jederzeit alles da ist, was es braucht. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du in das Totenreich hinabgestiegen bist, Herr. Herr, als ein Sünder, Herr, durch die Sünde, die auf dir war, und dass du gerechtfertigt aus dem Totenreich als mächtiger, in Kraft verherrlichter Sohn Gottes aufgestanden bist, um Gefangenschaft gefangen zu führen und den Menschen Gaben zu geben, Herr. Danke, Vater, für einen begabten Leib, Herr. Danke für eine begabte Braut. Danke für begabte Söhne und Töchter. Danke für Söhne und Töchter, in denen Christus lebt, der mit Kraft Gesalbte lebt in dir. Hey, der mit Kraft Gesalbte lebt in dir. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Oh, Shakamadi Sakalalaba. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Geben wir mal unserem Herrn und Meister einen kräftigen Applaus. Geben wir mal Jesus einen kräftigen Applaus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Kraftgaben, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für alle diese Söhne und Töchter, Herr, aus deren Leib Ströme lebendigen Wassers hervorfließen, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Wow. Wow, wow, wow. Weißt du, da ist es wirklich wichtig, dass du dir immer wieder auch von der Freude Gottes einschenken lässt. Weißt du, die Gaben Gottes sind extrem kraftvoll. Und wenn du nicht aufpasst, wirst du extrem ernst in der ganzen Sache. Weil es einfach so stark ist. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir immer wieder eine Dosis Freude einschenken lässt. Dass du nicht verkrampft wirst. Halleluja. Weil es ist einfach eine starke Kraft. Wow. Shaka. Wow. Guido, empfang. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Shekarabasi. Ja, bei all dem sagt er, die Freude im Herrn ist deine Stärke. Halleluja. Sag mal, die Freude im Herrn ist meine Stärke. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. Wow. Wow, ist das stark. Ich spüre richtig Gänsehaut. Das ist Hammer. Wow. Gott ist so mächtig auf uns, weißt du? Wir sind hier zwar im Erdgeschoss, aber es fühlt sich an wie der Obersaal. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jetzt darfst du zum Schluss ganz schnell, darfst du jetzt einfach noch hineinsehen in diesen Boden der Salbung. Weißt du, auch Finanzen sind eine Salbung. Eine Salbung. Weißt du, das ist auch eine Salbung. Mit Geld umzugehen ist eine Salbung. Geld anzuziehen ist eine Salbung. Wer möchte gern die Salbung, Geld anzuziehen? Das ist eine Salbung. Weißt du, es gibt Salbungen für alles. Weißt du, deswegen habe ich vorher gesagt, die Liste ist nicht vollständig. Zum Beispiel, was ich festgestellt habe, es gibt eine übernatürliche Gabe zu verkaufen. Marina, Amen, für dich. Ja, das gibt's, das brauchst du, ja. Matthias, für dich. Das brauchst du, verstehst du? Ich habe es wirklich gesehen. Ein Beispiel, wir hatten, nur ein Beispiel. Wir haben seit Jahren in Hamburg einen Büchertisch, der immer am Ende des Gottesdienstes Bücher verkauft. Und das sind wunderbare Söhne und Töchter sind an diesem Büchertisch. Super Leute, treu und hingegeben und wunderbar. Und trotzdem gibt es bestimmte Salbungen für bestimmte Dinge. Und jetzt habe ich festgestellt, haben wir jemand neu an diesem Büchertisch hingesetzt. Ja? Also die anderen machen auch immer noch Büchertisch. Aber das Interessante ist, immer wenn diese Person verkauft, ist der Umsatz, ich weiß nicht wie viel mal so hoch, also mehrfach so hoch, wie wenn die anderen da stehen. Interessant, weißt du, kannst jetzt neidisch sein, weißt du, die anderen sind genauso gut, sind genauso wunderbar und werden genauso gebraucht, aber sie können sich das ziehen. Amen. Weil es ist Salbung. Zu verkaufen ist es Salbung. Weißt du, offensichtlich strahlt sie irgendwas aus am Büchertisch, was die Leute, den Leuten einfach sagt, hey, heute musst du ein Buch kaufen. Warum auch immer, es ist Salbung. Weißt du, wenn der Matthias Häuser verkauft zum Beispiel, dann ist wichtig, dass er da sitzt und ausstrahlt, hey, heute kaufe ich ein Haus. Beziehungsweise nicht er, sondern die Leuten sagt, hey, heute kaufen wir ein Haus. Ist wichtig. Amen. Das heißt, es gibt Salbungen auch im Bereich Finanzen. Halleluja. Wer möchte, dass die Salbung für Finanzen mehr auf ihn übergeht? Ob das jetzt im Verkauf ist oder ob das einfach da ist, dass du Finanzen anziehst. Es gibt Leute, die ziehen einfach die Finanzen an. Denen wird ständig irgendwie Geld geschenkt. Das ist der Hammer. Das ist einfach so Gunst drauf. Ständig irgendwie. Du denkst, sag mal, schon wieder irgendwie, schon wieder. Und ich sag dir, diese Salbung ist auch auf uns als Gemeinde und als Werk. Das ist tatsächlich so. Das sehen wir jetzt bei diesem Haus der größeren Herrlichkeit ganz besonders. Da ist eine Salbung drauf, die einfach Leute anzieht und die Leute uns geben will, geben lassen will. Amen, das ist eine Salbung. Also kannst du heute Abend, wenn du hineinsäst in diesen Boden, kannst du dir gleichzeitig diese Salbung ziehen, weil die ist hier. Halleluja. Sag mal, danke, Vater, für deine Salbung, für Finanzen. Du hast bestimmt, dass der Reichtum der Nationen den Söhnen der Herrlichkeit dient. Also mir und seiner Gemeinde. Ich empfange diese Salbung. Komm, Heiliger Geist, mit der Wirksamkeit, stärker und stärker Finanzen anzuziehen. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Weißt du, das ist interessant, auch wenn jemand zum Beispiel, du kannst es auch daran sehen, wenn du es bei Predigern kannst du sehen, manche Prediger haben eine spezielle Salbung einfach für Finanzen. Das ist so, weil sie selber das erlebt haben. Ja? Und wenn sie über Finanzen reden, dann ist alles in dir, das sagt, oh, dem will ich jetzt, da will ich jetzt was reinsehen, da will ich jetzt Geld geben. Amen. Und dann gibt es andere, die sagen fast genau das Gleiche von den Worten her, aber irgendwie, es zieht es nicht so an. Das sind Salbungen. Amen. Alles steht zur Verfügung. Du musst nur ziehen. Ah, danke, Jesus. Mehr davon. Halleluja. Weißt du, es hat nichts mit Gier zu tun, dass du mehr Geld willst. Es geht ja darum, dass dein Reich gebaut wird. Weißt du, die Sache ist die, als Gemeinde haben wir jetzt so wenig Geld wie auf dem Konto, wie wir seit Jahren nicht auf dem Konto haben. Aber dafür haben wir einen bezahlten Bauplatz, wo bereits die Sachen abgerissen sind. Das heißt, Gott nimmt ja die Finanzen, die er uns zufließen lässt, um was damit zu machen. Nicht um irgendwas zu horten, sondern um sein Reich zu bauen. Um Dinge aufzubauen, um in dieser Welt sichtbar das Reich Gottes aufzubauen. Halleluja. Preis den Herrn. Das heißt, wir behalten nichts, mit anderen Worten. Verstehst du? Du bist nicht hier, um irgendwas zu behalten, sondern du bist hier, um es fließen zu lassen. Aber weißt du, ich möchte, dass Gott mehr durch mich fließen lassen kann. Weil da kann ich mehr für ihn tun. Ganz einfach. Amen. Sag mal Amen. Jetzt darfst du mit Freude geben, mit Freude säen. Gib's einfach die Eimer durch. Säe es mit Freude. Weißt du, da gibt's auch manchmal diese Lüge. Habe ich selber bei mir mal erlebt. Das musste Gott bei mir auch durchbrechen. Du gehst zu einem Dienst, wo du weißt, wow, dieser Dienst ist extrem finanziell gesegnet bereits. Und dann spricht der Heilige Geist dich an und sagt, hey, in diesem Dienst sähe jetzt eine größere Summe. Und dann denkst du, warum ausgerechnet in diesem Dienst? Der hat ja schon so viel. Also Gott denkt anders. Das ist menschliches Denken. Gott denkt in der Salbung. Gott hat mir mal gesagt, ja gerade in diesem Dienst, wenn du den Dienst sähst, sähst der selber total am Knappsten ist, wie soll dann die Salbung für mehr auf dein Leben übergehen? Wenn die Salbung für Finanzen gar nicht auf diesem Dienst ist, wie soll dann die Salbung für Finanzen übergehen, wenn du sähst? Also säe doch da hinein, wo du die Salbung siehst. Amen. Anderes Denken. Amen. Jesus hat es gesagt. Er hat gesagt, wer hat, dem wird noch mehr gegeben werden. Warum? Weil er etwas macht mit dem, was er hat. Es gibt keine Salbung für Finanzen auf einem Dienst. Das muss ich auch sagen. Damit hast du jede Angst weg. Es gibt keine Salbung für Finanzen auf einem Dienst, wenn dieser Dienst so funktioniert, dass er das Geld bunkert oder für sich selber einsetzt oder einfach nur dadurch, um eine Sicherheit zu haben oder dadurch, dass die Pastoren reich, dafür, dass die Pastoren reich werden oder für sonst irgendwas, da gibt es keine Salbung für Finanzen. Die Salbung für Finanzen gibt es nur auf Diensten, die Finanzen fließen lassen. Amen. Also damit hast du diesen Vogel auch draußen. Halleluja. Okay, gut. Segnen wir die Sammlung. Halleluja. Danke, Jesus. Ai. Danke, Jesus, für jeden einzelnen Geber, Herr. Danke, Vater, dass gerade jetzt, Herr, auch diese Salbung für Finanzen, Herr, diese Salbung wirklich Reichtum anzuziehen, auf uns übergeht, Herr, ist auch eine Gabe des Geistes. Geben, heißt es in deinem Wort, ist eine Gabe des Geistes. Und mit Geben ist immer Empfangen verbunden, weil wer gibt, dem wird gegeben werden, heißt es im Wort Gottes. So danke ich dir, Vater, dass diese Salbung wirklich den Reichtum der Nationen anzuziehen, immer mehr auf deine Söhne und Töchter hier bei Glory Life kommt, Herr. Und alle, die zuhören, alle, die verbunden sind, jetzt auch über Video. Danke, Vater, dass diese Salbung immer mehr kommt. Danke für Zeichen und Wunder auch in diesem Bereich, die uns zeigen, jawohl, du, Herr, möchtest, dass wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben, Herr. Du möchtest uns übernatürlich mit Kraft befähigen, auch im Bereich Finanzen. Herr, danke dafür, Vater. Herr, ich setze es frei über den Söhnen und Töchtern in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Okay, Halleluja. Jetzt sag nochmal zu deinem Nachbarn, du bist gesalbt. Der Geist des Herrn ist auf dir. Umarmen, gute Botschaft zu verkünden. Gefangenenfreiheit auszurufen. Blinden, dass sie wieder sehen. Du heilst die Kranken. Du befreist die Gebundenen. Die Gaben des Geistes fließen durch dich. Die Herrlichkeit Gottes begleitet dich. Alles um dich herum wird verändert. Die Salbung auf dir bricht jedes Joch. Du hast, was es braucht, in jeder Situation. Der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Also geh hin, predige und sprech. Das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Heile die Kranken, weck die Toten auf, treibe Dämonen aus, reinige Aussätzige. Umsonst hast du empfangen und umsonst gibst du. Und das gilt heute, morgen und die ganze Woche und bis Jesus wiederkommt. Amen. Amen. Den besten Abend wünsche ich euch. Halleluja. Kommt gut nach Hause. Die stärkste Zeit. Halleluja. Und bis bald. Entweder Samstag in Nürnberg oder Sonntag hier. Bis dann. Amen.